einziges Lied, wohl einen Sinn für Deutschland hätte. Doch nicht alles, was ich denke, darf ich auch mal sagen. Denn wer hier das Falsche sagt, dem geht's an den Kragen. Trotzdem hoffen wir, dass alles, was wir singen, eindeutige Botschaften rüberbringen. Denn wir bleiben nicht ruhig, wenn wir Unrecht sehen, weil wir Kämpfer sind, die zu Deutschland stehen. Oi! Trotz der Barrikaden in der heutigen Zeit stehen wir zu Deutschland in alle Ewigkeit. Treue zur Heimat, das höchste Gebot. Wir lieben dich, wir ehren dich bis in den Tod. Sagt heutzutage ein Fremder, er ist stolz auf sein Land und er liebt seine Kultur, dann wird das anerkannt. Doch sage ich als Deutscher meine Meinung, mein Gefühl, dann merkt man ziemlich schnell, was hier läuft in diesem Spiel. Multikultur, nennen es die ein, die so stur verblendet sind. Wir nennen es das Ende, ein volles Boot, das sinkt. Intolerant sollen wir sein, wir suchen nur Streit. Ihr solltet mal überlegen, ihr tut mir so leid. Stehen wir zu Deutschland in alle Ewigkeit. Treue zur Heimat, das höchste Gebot. Wir lieben dich, wir ehren dich bis in den Tod. Treue deutsche Jungs steht mit Mut und Stolz bereit, trotz des harten Kampfes, trotz der schweren Zeit. Sie lassen sich vom Feind niemals unterkriegen, denn die Stahlträger des Landes kann man nicht verbiegen. Bis zum letzten Herzschlag stehen sie für ihr Land, bis zum letzten Atemzug, bis die Not gebannt. Hat man sich heutzutage auch gegen uns verschworen, für das Land zu kämpfen, dann tun wir Haus an Koren. Trotz der Barrikaden in der heutigen Zeit stehen wir zu Deutschland in alle Ewigkeit. Treue zur Heimat, das höchste Gebot. Wir lieben dich, wir ehren dich bis in den Tod. Bis in den Tod, bis in den Tod, bis in den Tod, bis in den Tod, bis in den Tod.